Uhr 30, hier ist Rias 1. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der aktuellen Stunde, heute die 19-Uhr-Ausschnitt, Verlängerung des Waffenstillstandes im Nahen Osten. Skeptische Beurteilung der Vorschläge von DDR-Ministerpräsident Willi Stoph für innerdeutsche Regelungen. Und der erste Ausstieg der Apollo 14-Astronauten Shepard und Mitchell auf dem Mond. Ab 22 Uhr berichtet dann der Sportfunk von den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Zürich und vom internationalen Reit- und Springturnier in der Berliner Deutschlandhalle. Hören Sie bitte zunächst kurz Nachrichten. Houston, die amerikanischen Raumfahrer Shepard und Mitchell haben ihre erste Mondexkursion im Fra-Mauro-Hochland beendet und sind nach Erledigung eines fast 4,5-stündigen Arbeitspensums in die Landefähre zurückgekehrt. Um 20.25 Uhr wurde die Luke wieder geschlossen. Seit dem Ausstieg der Astronauten gegen 16 Uhr hatten Millionen Fernsehzuschauer in aller Welt beobachten können, wie Shepard und Mitchell etwa 180 Meter von der Landefähre entfernt die zentrale Messstation für die wissenschaftlichen Geräte anlegten. Ferner lösten sie kleinere Explosionen aus, die von Geophonen registriert und zur Erde übermittelt wurden. Auf dem Rückweg zur Fähre sammelten die Raumfahrer Bodenproben, die sie gegenwärtig an Bord verstauen. Nach einer 9,5-stündigen Ruhepause werden sich die Astronauten auf den für morgen Mittag vorgesehenen Marsch zum Konuskrater vorbereiten. New York. UN-Generalsekretär Utant hat den Beschluss der beteiligten Parteien zur Verlängerung der Waffenruhe am Suezkanal bis zum 7. März nachdrücklich begrüßt.